aux aguets. I can lie, lila weiß, Bergold Esel, Glutstorchen Schnabel, Kornerblüte, Duft Jasmin. Ich bin auf der Suche nach einem anderen Namen für dich. Eisenhut und Ferkelkraut, Gundelrebe, Hahnenfuß. Ich bin auf der Suche nach einem anderen Namen für dich. Nur so. Nur so. Nur wegen dem Gefühl. Ich bin auf der Suche nach einem anderen Namen für dich.